Hören Sie jetzt im Schneckenradio Anmerkungen zum Weltgeschehen. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur 36. Folge der Anmerkungen zum Weltgeschehen. Heute mit einem Biercast live aus Bülach. Ist das Bülach? Ist es Bülach. Wie heißt das andere Bülach hier? Es gibt noch ein anderes Bülach. Immer so ein anderes Bülach. Bülach? Annie Feuer. Nee, das hieß... Blütenbülach? Das hieß... wie hieß das denn? Burgenbülach. Das ist nicht Bülach, das ist irgendwie anders. Aber mit Bülach hinten dran. Mit Bülach hinten dran, ja. Ich weiß es nicht mehr. Das heißt, wir sind in der Schweiz in der Nähe von Zürich, vor den Toren Zürichs. Und wir testen heute... Aber wollen wir nicht mal was zu Bülach sagen? Ich meine, ja, nachdem wir getestet haben, ein Kronenburg mit OU, ein Kronenburg. Ein Schweizer Bier, entweder ein Schweizer Bier oder ein... Schweizer Bier? Ja, da oben das Flagge technisch Le Goût Frais. Ja, das heißt nicht das Fraîchement Blancé. Ein Bier Blanc. Also ein auf Französisch gehaltene Bierdose. In der Schweiz wird aus Strasbourg, France, aus Frankreich. Ist es gar nicht. Brasserie Kronenburg in Frankreich. Das ist gar kein einheimisches Bier. Es ist kein einheimisches Bier. Ist es überhaupt Schweizer Bier? Weiß ich nicht, aber das hier ist es nicht, denn das hier ist das Billigbier mit Karamell. Bäh! Au Malt d'Or. Blé, Sirop de Glucose, Colorant, Karamell, Extrait, Doublon. Oh mein Gott. Mit Zucker und das kann ja nur gut schmecken. Das kann ja wahrscheinlich dann Kopfschmerzen verursachen. Dosen, Bier. Ja, wir waren im Mikros, haben versucht Bier zu kaufen. Da wird man erstmal blöd angeguckt. Im Mikros gibt es keinen Alkohol. Der Schweizer Aldi, Prösterchen. Prost. Er kauft keinen Alkohol. Aber man verschickt uns, schickt uns zwei Etagen höher. Dort gibt es Alkohol. Also den Karamell schmeckt mich jetzt nicht unbedingt raus. Nee, aber oben am Rand stinkt es. Es stinkt, ja, es hat schon beim Aufmachen gestunken. Ja, ganz merkwürdig, es stinkt oben, aber das Bier... Das Bier stinkt. Obwohl, trotz meiner Erkältung kann ich riechen, das Bier... Das ist doch gut, wegen deiner Erkältung. Also es stinkt. Das erste Mal, dass ich von einem Bier sagen würde, es stinkt komisch. Vielleicht mal abgelaufen. Ich glaube nicht. 6,15. Ich muss mir kurz die Nase putzen. Fällt dir früh ein. 6,15. Ja, also normalerweise kauft man hier teures Bier oder Leute kaufen hier teures Bier in Dosen. Das heißt 0,5. Ab 1,70 ist man dabei für ein irgendwie Zitronenbier, was unsere Gastgeberin so kauft und so. Und wir sind heute mal in einem anderen Laden gewesen, wo es auch billigere Biere gibt. Und da gibt es diese Dosen für 70 Cent. Das ist schon für einen halben Liter Deutschlandpreise. 70 Cent für einen halben Liter? Ja. Schon sehr wenig. Ist schon eher wenig. Gerade für die Schweiz auch noch weniger. Krombacher kostet, glaube ich, 90 Cent oder sowas. Oder 80 Cent. Meine ich. Dann... Eine leicht bittere Note dafür, dass hier Zucker drin sein soll. Haben wir gar nicht drauf geguckt. Ich finde das jetzt nicht so schlimm, wie ich befürchtet habe. Ja, schlimmer. Wir müssen morgen weiterreden wahrscheinlich. Wieso? Ja, wenn du morgen früh einen Kater hast oder sowas, deswegen. Ach so, ja. Aber ich würde zum Saufen, also für Vorsaufen, ist es ja ein bisschen als Vorsaufen gedacht. Ja. Würde ich mich jetzt nicht angepisst fühlen, wenn mir jemand das vorstellt. Vorsetzt. Aber mich wundert, ich meine, wir waren doch schon mal bei Migros und haben da Alkohol gekauft. Ja, stimmt, ich war natürlich aber auch... Freundlich. Nein, wir waren bei Coop. Bei Coop und da haben wir da Alkohol gekauft. Das stinkt wirklich. Es hat schon beim Aufmachen gestunken. Ja, vielleicht kommt es auch wegen dem Kühlschrank, wo es drin war oder so. Oder vielleicht harmoniert das nicht so mit dem Katzengestank in der Wohnung hier. Zum Glück rieche ich nicht so viel. Ja. Wir schlafen heute bei den Katzen. Tun wir das. Ja, wo bist du sonst schlafen? Im Wohnzimmer? Weiß nicht, sind die Katzen nicht hier? Kann man die Tür nicht so machen? Ich glaube nicht. Muss man das leise sagen. Ja. Wir sind anlässlich von Adolfs Geburtstag in die Schweiz gefahren, weil wir es in Deutschland einfach nicht mehr aushalten. Richtig. Und einen Tag später hat Tatjana Geburtstag. Nein, einen Tag vorher. Einen Tag später hat Andrea Geburtstag. Jo. So viel dazu. Mehr kann man aus dem Thema nicht rausholen, sage ich immer. Boah. Passion, Passion. Aber jetzt mal zum Thema Bülach. Erstmal zum Thema Fliegen. Wir sind heute dann wieder mit German Wings geflogen. Das heißt, wir sind ganz schön, wir sind beide mit German Wings geflogen. Das heißt wieder, wir sind ein einziges Mal zusammen mit German Wings geflogen. Dann war es nach Prag. Ja, deswegen sind wir wieder mit German Wings geflogen. Ja, und diesmal wenige Tage, 24 Tage nach dem letzten Mal, dass bei denen eine Maschine anders gelandet ist, als sie sollte. Ja, heute ist ja auch... Dafür haben sie nicht geklatscht. Ich hätte ja gedacht, wir klatschen beim Aufkommen. Das wäre ein bisschen makaber. London. Heute ist ja auch die Trauerfeier. Klatschen wir makaber jetzt? Deswegen hat keiner geklatscht? Ich weiß, die Deutschen klatschen doch sowieso nie. Die haben doch einen an der Klatsche. Vielleicht, wenn man länger fliegt. Ja, als wenn die USA geflogen sind, hat auch kein Mensch geklatscht. Nee, hat auch keiner geklatscht, ne? Nee. Aber heute ist ja auch der Trauergottesdienst in Köln, im Kölner Dom. Weil Düsseldorfer. Nee, das ist ja, ich glaube, weil tatsächlich German Wings auch eher in Köln ansässig ist. Ich habe keine Ahnung. Also ich meine, ich bin früher oft mit German Wings geflogen, ich bin immer aus Köln geflogen. Ah. Vielleicht flog heute keiner nach Düsseldorf und deswegen. Wie auch immer. Bitte was? Wir sind heute geflogen mit German Wings. Ja. Es war alles relativ reibungslos. Also der ganze Flug war sehr entspannt. Ja, Sie haben eine Umstellung jetzt. Und zwar kriegt man einen großen Beutel mit was zu essen drin und einer Flasche Wasser. Dazu. Dazu. Und man kann das normale Spielchen nicht machen, wenn die Sekretärinnen ankommen und einem versuchen, was zu geben. Dann sage ich normalerweise einen Kaffee und Flugbegleiterinnen. Flugbegleiterin. Schwimmhilfen oder was. Wenn die normalerweise mit dem Getränken, mit der Getränkefrage ankommen, sage ich normalerweise einen Kaffee und einen Cola, bitte. Ja. Das darf man jetzt nicht mehr. Man darf es schon, aber man bekommt dann nicht mehr zwei Getränke, weil mit dem Brötali, was sie zunächst ausgeben, kommt auch ein Wasser und dann sagen sie, jetzt kommt das zweite Getränk. Was umsonst ist. Und das dritte kostet. Und dann darf man 5 Euro für 0,2 Cola zahlen. Oder 2,50 Euro für einen Kaffee. Das ist ja auch so. Nachdem, worum du bestellst. Ja. Dafür kriege ich ja schon 2 Eier in Migros. 4 Bier. Und 2 Eier. Oder 2 Eier. Nee, 3 Bier. 3 Bier. Wir waren heute, nachdem wir gelandet sind. 3 Bier in der Schweiz. Nachdem wir gelandet sind, war ich schon wieder sehr überrascht. Was heißt überrascht, aber es hat wieder mir vor Augen geführt, dass der Euro und der Schweizer Frankenpreis jetzt eigentlich mehr oder weniger 1:1 ist. Das heißt, die Schweiz ist jetzt wirklich sehr, sehr teuer. Ja, das haben wir gemerkt. Wir haben Eier gesehen für 50 Cent das Stück. Genau, und dann sind wir jetzt zu Migros und wollen ein Bier kaufen, wo wir eben kein Bier gefunden haben, aber wir haben Eier, Freiland-Eier gefunden. Und was waren das für Eier? Vergoldete Eier oder wie auch immer. Und das Stück kostete 75 Cent. Ja, man sollte jedes einzelne, also man kann, sie haben auch die Möglichkeit, dass du selber deinen Einkauf einscannst und bezahlst. Ja. Was, also wie bei uns bei Ikea. Ja, du kannst ja viele Supermärkte mittlerweile mit diesem. Aber da kannst du auch nicht bescheißen, oder nicht? Nee, da steht jemand. Muss nicht alles aus der Tasche da holen. Da steht normalerweise jemand da und guckt zu. Und hier? Haben sie Kameras oder wie? Ich weiß nicht, wie es hier funktioniert. Ich glaube, die Schweizer sind einfach nur ein sehr vertrauenswürdiges Volk. Hatte ich das schon? Weiß ich gar nicht. Ich muss noch mal. Genau. Ja. Ja, und wir waren im Migros und haben halt nach Alkohol gesucht. Und wir wussten gar nicht, dass Migros gar keinen Alkohol hat. Was natürlich unsere Schuld ist, das weiß wahrscheinlich jeder. Obwohl ich letztens eine Reportage über Migros gesehen habe, wo irgendwie so das mit Aldi verglichen worden ist. Und da wurde das nicht gesagt. Da wurde nur gesagt. Genau das wurde gesagt. Dass sie halt ähnlich wie Aldi groß geworden sind. Ja. Mit einer gewissen Masche, die sie dann so haben. Und das ist halt hier sehr stark halt das. Oder zumindest gerade ist es so, dass sie halt sehr stark auf ländliche Produkte, also aus innerländlichen Produkten. Ja. Auch darauf bauen und sagen, es kommt hierher. Ich weiß nicht, wie weit Müssen wir unsere Gastgeberin mal fragen. Ich meine, wenn sie in Deutschland sagen, es kommt hierher, es kommt natürlich das Fleisch aus irgendeinem Massenhaltungsbetrieben. Ich glaube, es ist, das ist auch nicht so geil. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass, also beim Thema Fleisch kann ich mir gut vorstellen, dass man wirklich sagt, okay, keine Massentierhalle, sondern wirklich ein Bauer und nicht alles, was du willst, sondern nur bestimmte Teile und dann wird es auch so teuer. Also, was haben wir gesehen? Die Fleisch im Durchschnitt immer so 15 Euro gekostet. Ich habe beim Fleisch nicht geguckt, aber Fleisch, kann sein. Ich habe beim Fleisch geschaut, also es kostet, also die Preise waren. Also sie waren haben so eine moralische Haltung, ja. Genau, dieses abgepackte Fleisch, also wir reden jetzt nicht von Fleischtheke, sondern wirklich dieses abgepackte Fleisch, was du in der Kühltheke findest, hat den Preis zwischen 10 und 15 Euro, je nachdem, was du haben möchtest. Es sind aber auch immer kleine Stücke, also sind nicht mal diese Massen, die man bei uns kennt, ne? So eine ganze Keule, sondern wirklich nur kleine Filetstückchen. Teuer, aber ich sag mal so, okay, dann ist es halt auch ein, das, was ich auch immer sage, das ist vielleicht ein Luxusgut, was man sich nicht unbedingt gönnt, also nicht permanent so eine Massenware ist. Ich will nicht sagen, es ist ein Reichenessen, reiche Leute essen, aber das ist halt etwas, was man da nicht irgendwie in Unmengen sich reinstopft, was man sowieso nicht machen sollte. Ja, aber wir haben ja Grillgut, ich habe Grillgut gesehen. Ja. Und das war so, es war erschwinglich. Aber Thema Wurst. Es sah so aus, ja, ich sag mal eben, es sah so aus wie für einen. Also irgendwie so zwei Hähnchenkeulen, aber da war ein anderes Stück Fleisch. Ja, es ist nicht massig viel. Und nee, es war nicht, es war aber das 6 Euro oder was war es dann? Ja. Aber ich weiß nicht, ich kann mich noch erinnern, wir haben einmal haben wir für Frühstück eingekauft, also vor einem Jahr war das, glaube ich, oder so. Und da haben wir für ein bisschen Wurst, ein bisschen Käse und Haribrot. Das war aber Krug. Haribrot, okay. Haribrot. Das war zwar nicht unser Special, sondern wirklich Haribrot. Haben wir alles zusammen 17 Franken bezahlt. Ja. Und das war wirklich nur Frühstücksaufschnitt mit ein bisschen Brot. Also wirklich nicht viel. Also das Fleisch ist hier wirklich sehr teuer. Aber finde ich jetzt auch nicht schlimm. Finde ich eigentlich ganz gut. Weil es eine gute Qualität hat. Vor allem, also. Dann haben sie halt auch viel eingelegte Sachen, also marinierte Sachen und keine Ahnung was. Ja, haben die auch sehr viel. Aber was ich ja ganz gut finde, also zum Beispiel in Deutschland traue ich mich gar nicht mehr, Hühnchen zu kaufen. Dieses billige Hühnchen, das traue ich mich gar nicht mehr zu kaufen. Ja, gut, du hast manchmal schon irgendwelche Preise, wo du sagst, das kann nicht gut sein. Nee, also, kann es auch nicht. Also Hackfleisch für nur 90 Cent oder so. Man mag nicht wissen, was da drin ist. Ja, das sind wir noch relativ gut dabei. Also, ich sag mal, meine Heimatstadt Döner zu essen, das würde ich mich noch trauen. Ich glaube, in Düsseldorf würde ich mir das auch noch trauen, bei bestimmten Sachen und sowas. Aber dieses Gleiche hast du halt in Berlin nicht, wo du halt für 1,50 oder 2,50 halt schon so einen Döner kriegst. Nee. Aber ich glaube, vor Ort gehst du dahin. Ja, aber wir sagen zum Beispiel, wir sagen ja auch in Düsseldorf, wir gehen nicht irgendwo essen, wo es einen Döner für 1,50 geben würde. Da würden wir nicht hingehen. Weil wir sagen, den kriegst du aber auch in Düsseldorf nicht für 1,50. Du kriegst auch nicht für 2,50, du kriegst einen. Für 3,50. 3,50, ja. Aber dann sagt man auch eher so, mal gucken, ich gehe nur zu dem, dem ich wirklich vertraue. Bei 3,50? Ja gut, bei irgendwelchen, die nicht gut aussehen, klar. Aber ist das, also ich glaube, wenn es einen Döner geben würde, irgendwo für 1,50, ich würde nicht hingehen. Ich glaube, vielleicht ist der Schweizer auch so, dass er sagt, okay, wenn es was total Billiges gibt, dann will ich es einfach nicht haben, weil ich nicht, also ich davon nicht ausgehe. Ja, es ist ja insgesamt alles höher. Ja, klar, alles höher, aber ich glaube, der Schweizer an sich würde vielleicht auch dann denken, ich für so einen billigen Preis erwarte ich keine gute Qualität. Oder erwarte ich nicht, dass es irgendwie. Das weiß ich nicht, weil ich weiß nicht, wonach ich im Supermarkt in der Schweiz Ausschau halten muss, was denn jetzt die gute Qualität ist. Außer wenn Migros nur Qualität hat. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Finde ich so auf ich Ethik zum Beispiel Coop ist eher so ein bisschen ramschig. Es gibt ja sehr viele von denen. Wo wir gerade gewesen sind, in Denner. Das war ein bisschen ramschig. Das war auch ramschig, aber Coop. Das war so netto. Oh, ja. Das sah von dem Preisleisten manchmal so. Es sah so ein bisschen aus wie ehemals Schlecker, fand ich. Also so von den Regalen her von. Netto ist auch ein bisschen größer. Also es gibt ja größere. Ja, gut, dass es größer ist, aber so von. Ich meine, dass du halt unterschiedliche Markenprodukte dann irgendwie so noch hast. Ja. Neben Billigprodukten halt und du hast halt auch Billigprodukte und heute bei Migros haben wir schon geguckt, ne? Bei ja, die haben jetzt diese Marke Migros, wobei ich die eigentlich ganz gut finde. Also ich kaufe die ganz gerne. Also es ist nicht, scheinbar nicht so wie in Deutschland, zumindest bei Mikros nicht. Diese Handelsmarke. Das, ja, dass du irgendwie Qualitätsmarken hast und die produzieren noch was über und das wird dann als irgendwie Ja-Produkte verkauft. Ist das nicht so hier? Ich weiß es nicht, scheint nicht so zu sein, weil ich habe jetzt keine Produkte gesehen, die gleichrangig, bloß schlechter platziert, zu den Qualitätsprodukten präsentiert worden sind, die dann auch noch ordentlich weniger kosten. Hm. Ich weiß es nicht. Also die Schokolade war ein bisschen billiger, was du da hattest. Die ist wesentlich billiger, so eine große Tafel kostet dann irgendwie 1,99. Also bei der Schokolade passt das hier, aber bei, was hast du noch gesucht? Kekse. Kekse. Vollkornkekse, aber nicht die von Balsen oder was war es? Genau. Aber das habe ich ja in Deutschland heute gesucht. Bei Netto war das. Ach, wir waren in Deutschland heute wegen den Keksen. Ja, ja, dann ist das natürlich Quatsch. Nee, also ich glaube, diese Handelsmarke von Migros, ich glaube, die ist durchaus annehmbar. Also ich glaube nicht, dass es hier so große Qualitätsunterschiede gibt wie zum Beispiel in den USA. Da ist es so, du kaufst ein billiges Produkt, ist die Qualität auch wirklich sehr, sehr schlecht. Du kannst aber auch für viel Geld richtig schlechte Qualität kriegen. Ja, geben. Aber da kannst du davon ausgehen, wenn du ein billiges Produkt kaufst, dass du eine sehr schlechte Qualität hast. Ja. Also es geht jetzt nicht so wie bei uns. Ja, das würde ich in Deutschland bei den super Sonderangeboten auch denken. Ja, klar, aber in den USA ist das wirklich, finde ich, sehr... Also in Deutschland gibt es immer noch, sagst du, okay, ich kaufe Ja-Produkte und sowas, die sind halt genauso jetzt... normale Produkte. Also bei vielen sagt der Schokolade oder sowas schmeckt vielleicht doch ein bisschen anders. Die Linde schmeckt ein bisschen anders als die von Ja. Gebe ich zu. Ja, so. Aber im Großen und Ganzen würde ich jetzt sagen, es stelle ich keinen großartigen Unterschied fest. Also jetzt bei Backwaren oder sowas. Ja, geschmacklich, aber es ist jetzt nicht so, dass es man Angst haben müsste, es wäre gesundheitsschädlich. Genau, genau. Und bei amerikanischen Produkten ja, würde ich das nicht immer ausschließen. Nee, also die sind ja da ganz krass. Also ich fand schon sehr erschreckend, dass ich letztens eine Reportage über deutsche, was war das, Tortellini gesehen habe, was die, diese Frisch- Tortellini. Achso, die haben die auseinandergenommen. Und genau, im Kühlregal, was da alles reinkommt, dass man im Grunde zwischen den teuren Produkten und den billigen Produkten. Da kommt jemand mit einem. Hat sie ein Käppeli? Der hat ein Käppeli, ist sie. Okay. Dann melden wir uns mal wieder. Ja. Mit dem nächsten Podcast. Oder nächsten morgen früh nach dem Bier. Mal wahrscheinlich. Mal schauen. Schönen Abend noch. Tschüss. Zur 36. Da stimmt gar nicht zu. Aber machen wir die Ausgabe noch weiter. Wir machen die noch weiter. Es ist weiterhin die 36. Ausgabe. Und dieser musikalische Beitrag kam von unserer uns nahestehenden Musikgruppierung Tati and the Band und hieß Tender von Blur. Tender von Blur, nein, von Tati and the Band. Ja, aber ja, wir haben eine großartige Coverversion von Tender gemacht. Ich finde persönlich, die ist auch fast ein bisschen besser als das Original. Ja, natürlich. Und deswegen gucken wir jetzt Schweizer Abendfernsehen, wo Matthias Reim noch auftreten darf. Und zwei Menschen, die sich gerade eben geküsst haben. Matthias Reim ist auch unheimlich alt geworden. Ich finde, Carsten meinte gerade eben, man kann sein Alter den Ohren erkennen. Ich finde, man kann sie eher den Kerl und den Gesicht erkennen. Der hat riesige Ohren. Aber der sieht ja auch wirklich ganz anders aus. Der muss vor den, an den Schläfen schon hier die Haare runterkämmen. Ja, die Koteletten überkämmt, damit die Ohren nicht so groß aussehen. Also wer der hat eine ganz komische Frisur, weil die Ohren so groß sind. Aber wer behauptet, ja, der hat so eine komische runtergeklatschte. Aber wer behauptet, dass das Fernsehen dicker machen würde, da hat Matthias Reim mich auch nicht gesehen. Wie dünn ist der Mann bitte? Das ist ja total Strichlandschaft. Eine Strichlandschaft. Ja, das Fernsehbild gerade ist jetzt auch nicht optimal. Nee, aber Matthias sieht wirklich nicht gut aus. Du duzt ihn schon? Ja, wir sind ganz dicke. Ja, der Matthias, der hat ja auch einiges erlebt. Der hat ja nicht nur zu Hause rumgesessen und sein Gesicht gepflegt, sondern... Ja. Das heißt, da sieht er eigentlich noch ganz gut aus. Der sieht eigentlich noch älter aus. Wer ist der eigentlich? Matthias Reim ist Jahrgang 57, das heißt, er ist... Der ist über 60. 58, wird 58. Der ist jünger als meine Mutter. Und er singt ein Lied über Rock'n'Roll, das haben wir eben auch noch Rock'n'Roll. Gehört. Also wir sehen die Sendung Hello Again. Oh, jetzt vermute ich aber ein bisschen Howie. Aber ich glaube auch nicht mehr, dass Matthias Reim ernsthaft noch so eine Matte hat, also ohne Natur-Nachhilfe. Doch, ich glaube, es ist doch nicht nachgeholfen. Doch. Ist bestimmt gefärbt, aber meinst du, es ist nachgeholfen? Oh, ich habe wieder viel zu viel gegessen. Das interessiert doch keinen, wie viel du gegessen hast. Ach, ich fühle mich viel zu voll. Das soll auf das Podcast, auf die Podcast-Aufnahme drauf, dass du zu voll bist? Ja. Ja. In meinem Alter darf man das sagen. Und er hat immer noch dieses religiöse Ding. Er hat immer noch so ein Kreuz umgehängt. Der Matthias, wahrscheinlich ist das ja auch so, vielleicht ist das so was Ähnliches wie bei Bodyguard. Er hatte doch auch immer so ein Kreuz gehabt mit seinem Funksignal da drin. Bodyguard? Ja, jetzt sind für den Bodyguard mit Whitney Houston und Kevin Costner. Matthias Reim hat wegen Bodyguard ein Herz. Nein, pass auf, Kreuz pass auf, mit pass auf. Sender. Ich kläre das jetzt mal auf. Die hatte ein Kreuz mit einem Sender drin, das an ihren Bodyguard ein Signal verströmte. Und vielleicht hat er ja auch sowas Ähnliches. Matthias Reim hat doch kein Bodyguard. Natürlich hat er einen Bodyguard. Jeder Willst hat du das denn? Der ihn beschützt. Im Schweizer Fernsehen darf man noch rote Jacketts anziehen. Glänzende rote Jacketts. Oh, man kann 10.000 Franken gewinnen, was mittlerweile 10.000 Euro entspricht. Ja, mitmachen lohnt sich. Nein, du musst 80 Rappen für einen Anruf. Wie viel? 80? Was haben die denn eigentlich für Münzeinheiten? Wie heißen die denn? Das heißt, wenn 10 Leute anrufen, haben sie schon wieder 8 Rubel drin. Wie viel? 8 Schweizer Franken. Was haben die in Schweizer als Münzgeld? Gibt's? Was haben die für Münzgeld? Franken und Rachen. Rachen? Rachen. Echt? Heißen die Rachen? Ja. So wie Drachmen? Ja. Drachen. Ist bloß mehr wert. Rachen. Hab ich noch nie gehört. Hast dazugelernt. Wahnsinn. Also 10 Leute sind 8 Schweizer Franken hätten sie dann. Also bei 100 Leuten sind sie bei 80. 1000 Leute 800. Wir müssen schon 10.000 Leute oder 15.000 Leute anrufen. Dann haben sie es wieder drin. Aber rufen da 15.000 Leute an? Ich weiß es nicht. Ich glaube, da geht die Rechnung. Jetzt kommen die Bünzli-Krachers mit Er hat ein knallrotes Gummiboot. Eine tolle Coverversion. Jetzt weiß ich gar nicht, sind die Bünzli-Krachers eigentlich bei der GEMA? Da könnten wir nämlich den Ton anstellen, wenn sie es nicht sind. Oh, es ist schon Vincent Groß da. Ohne dich schlafe ich heute nicht ein. Das sind ja nur so Coverversionen. Die Schweizer, die können, also die haben es, glaube ich, mit eigenen Kompositionen haben sie es aufgegeben. Er singt auch gar nicht, er guckt nur auf sein Handy. Das finde ich jetzt konsequent. Er wartet. Kaffee. Jetzt kommt ein Kaffeesong. Welchen Kaffeesong kennen wir? Wen könnt ihr immer nachmachen? Gloria. Aber es gibt ja nie viele, die Gloria heißen. Gloria, Gloria. Sie reden. I think they have your number. Ich komme gleich mal wegen den Rollos, weil nachher vergessen wir das. Gloria. Weißt du? Natalie Wohler. Die machen nur Coverversionen. Ne, wirklich. Aber wie heißt denn die Münzeinheit in der Schweiz? Rappen. Rappen. Rappen, nicht Rachen. Nicht Rachen, selber. Rappen. Der Hausrachen? Das selber Hausrappen. Rappen. Ist Hello Again eine Covershow? Sagt mir gar nichts, kann ich nicht. Wieso? Ich glaube, das ist ich kenne sie wohl, weil Helene Fischer war in der allerersten Ausgabe und da hatten die richtig viele Zuschauer. Und jetzt ist da Natalia Wohler. Kenn ich alle nicht. Das ist die Nachfolgerin von Helene Fischer. Sie hat ein rot. Knallrotes Gummikleid. Aber wieso? Ich verstehe nicht, eine Frau wird von zwei weiteren Frauen angetanzt. Ja. Ja, aber du musst es eben nicht verstehen, Tati. Genau. Ist das und doch, von deren Ärschen eingerahmt. Das ist doch bescheuert. Und sie muss an Andrea Berg sein. Die ist blond und hat ein rotes Kleid und die zwei Frauen sind, eine ist blond, eine ist dunkelhaarig. Aber eine Frau mit zwei Background-Tänzerinnen ist mir auch relativ neu. Ich finde aber eigentlich diese Ausschnitte auch so merkwürdig, wenn du denkst so, noch keine Titel. Aber das hat doch was von Compris, oder? Nein. Dieser Auftritt definitiv. Die ganzen Osteuropäerinnen beim Grand Prix auf. Das hat eher was hier wie Fitnessstudio, wie sie da. Nein, links vor, rechts vor, links vor, rechts. Das hat man auf jeden Fall was von. Als ob die auch so ein Stepper ist. Sieht ein bisschen aus wie Stefanie Heinzel. Nein, die hat schwarze Haare. Wie heißt immer diese, die Musikanten? Stefanie Hertel. Hertel. Sorry, Hertel. Ich habe ein Echo, danke. Ach bitte. Ja, so viel dazu. Singen kann sie. Vielleicht haben sie nur die Titel genommen und singen was anderes dazu. Aber diese Sängerin, die... Wie kann man Scheiße noch bescheuerter machen? Yay, wir haben eine Show dazu. Hello again. Ich meine, der Titel ist ja auch schon wieder von Howie geklaut. Nein. Aber wie nein? Natürlich. Ich wollte einfach es gibt keinen anderen Menschen, der jemals Hello Again gesungen hat. Nein. Glaube ich nicht. Du? Nein. Da klatschen sie. Sie sind scheinbar in einer Disco. Da sind aber jetzt auch zu alten Leute Disco. Drin. Es ist ja die Schweiz. Das ist keine Disco. Das ist auf jeden Fall irgendwie mit Bühne und so. Ach, guck mal hier wieder. Frau Abisman. Jetzt geht's weiter. Das sind mehrere Leute. Aber ich fand eine Frau mit zwei Background, erotisch tänzenden Background-Sängerin schon verwirrend. Jetzt haben wir Roman Mayer mit Gloria. Können wir Gloria kurz hören? Genau. Ja, Gloria. Ein Sparkassenangestellter. Ja, Sparkässli. Sparkässli. Sparkässli. Der Roman. Oh Gott, was für ein schönes Geräusch. Der Roman vom Sparkässli. Ach du meine Güte. Das war auch ein schönes Geräusch. Kann man jetzt nicht so. Fast so schön wie das Lied. Nochmal. Du hast das Mikro umgeschmissen. Entschuldigung. Aber Frauen müssen hier sehr kurze Sachen anhaben. Ja. Ach, nimm die auf. Ja. Ja, du bist mit drauf. Du hast es doch extra rausgeschmissen. Watzlawina. Watzlawina. Wo ist denn jetzt? Oh Gott, da ist ja wirklich eine kleine Bude von Markus Lanz. Aber und er hat zwei Steine. Auch nicht, ne? Nein, die aber konnten die andere auch nicht. Die konnten nur Stepper. Aber die hat zwei Tänzerinnen gehabt. Hat er rote Schuhe an? Der hat braune, hellbraune, das sieht aber nicht schön. Aber vor allen Dingen seine zwei Stecker im Ohr sehen blöd aus. Also, ich meine, Playback das, singen und aber dann... Aber diese Bühne da, wo die Frauen stehen, das ist doch, hat was von Disco oder nee, wie hast du das? Na, guck mal, wie die schwanken da. Die sind doch auf jeden Fall gekauft. Die sind gekauft, die sind nicht echt. Nein, das sind Schweizer, die verhalten sich nur gekauft. Guck mal die Blonde, wie sie da hüpft. Was? Sternenhimmel. Guck dir mal die Blonde mit dem Titentanz an. Ach, das Schande. Die rechts. Aber die, die ist auch schlimm, die links ist auch schlimm. Wink, wink. Das sind doch keine echten Zuschauer. Da ist da unten die Ältere. Ja, die ist echt, oder was? Nein, die ist auch nicht echt. Zum Teil ist sie echt. Teile von ihr könnten echt sein. Niemand hier ist echt. Teile von dir überdauern. Oh ja, ja, wenn du plastische Chirurgie betreibst, dann weiß ich schon der nächste Song. Sind das Natur? Das sind die Bünzli-Krachers mit ein knallrotes Gummibrot. Oh nein! Der fährt eine Brille an, oh mein Gott. Mehr Dunkelheit kriege ich euch nicht hin. Ist nicht schlimm, ist okay. Aber Männer, damit so, wollen die an einem Samstagabend was gewinnen. Ja? Was ich schlimm finde, ist für Männer so Glatze haben und hinten so im Nacken so eine Fett... Stirnacken? So eine Fettfalte. Sieht doch richtig irgendwie fies aus. Ja, vielleicht stehen auch irgendwelche wenn Leute klar, da drauf. Genau, wenn das so der Doppelkinn direkt in die Nackenfalte übergeht. Das Doppelkinn in die Nackenfalte? Ja, das ist so eins quasi, wie so ein Schlauch um den Kopf herum. Pass mal, musst du jetzt mal um die Typen achten. Da hat, okay, da hat der Doppelkind kaschiert mit dem Ziegenbärtchen. Kaschierbart oder was? Ja, da hat ein Kaschierbart. Was auf der hat? Der ist wahrscheinlich auch 22. Ja, oh Gott, dahin, komm. Und da hat er so eine. Und wieder diese. Also frauentechnisch ist es ja mal wieder. Es gibt keine männlichen Tänzer. Haben die, ne? Haben die keine Tänzerin? Doch, da gerade waren zwei Tänzer dabei. Wo? Bei dem Roman von der Spargessli? Ja, vom Landsbruder. Bünzli-Krachers. Sie haben ein Schild und da steht Bünzli-Krachers drauf. Doch, toll. Die haben eine Tänzerin. Da hinten ist eine Tänzerin. Ja, aber keine Tänzer. Aber. Auch hier wieder der Steppertanz. Links, zwei, drei, vier. Links, zwei, drei. Da sind sogar zwei Tänzerinnen. Ja, die haben aber auch wieder unmögliche Klamotten an. Was erwartest du bei so einer Show? So, wer kam jetzt? Wissen wir noch, wer als nächstes kam? Nach dem Bünzli-Kracher? Ich nehme noch einen Schluck. Sabine Sauder, ein Bett im Kornfeld. Ach du meine Güte, das gibt es noch. Das wurde ja auch ungefähr gefühlte 1 Million Mal gecovert. Hat die jetzt auch. Guck mal, jetzt ja, was ist denn jetzt Motto? Mal, die hat jetzt auch einen Mann als Tänzer. Der. Oh, nee. Oh Gott, wie schrecklich. Ja, aber er kann nicht gut tanzen. Er packt der Frau wieder an den Arsch. Das ist so wieder dieses typische Deutsche oder irgendwie. Das ist Schweiz jetzt. Das Schweizer machen schon da Tanz. MDR hätte es auch noch sein können, aber schon auf dem MDR. Oh, das ist ja aber schon übel. Das ist doch der Ballett. Sie sieht ein bisschen aus wie die, wie hieß nochmal, die beim Eurovision mitgemacht hat. Grazia Patrizia, nee. Grazia, hieß die Grazia? Ja, aber das Kleid ist auch unvorteilhaft, ne? Ich meine, man muss jetzt nicht von jeder Frau im Fernsehen verlangen, dass sie eine Figur hat, die zu ihnen, aber ich hätte dieses Kleid jetzt auch nicht empfohlen. Weil an den Ärmchen ist es schon, na? Das ist irgendwie unvorteilhaft, ja. Warum hat sie nicht so ein Kleidchen wie ihre Tänzerin? Die können ja dann schulterfrei, ja, aber sie sollte jetzt nicht unbedingt schulterfrei haben. Nee, das wäre. Und sie muss dann auch nicht immer ihr speckiges Ärmchen in die Hose. Auch deswegen, ich liebe speckige Ärmchen. Ich finde eigentlich ihren Arm ganz nett, aber der wäre, glaube ich, kleidsamer, wenn das wenigstens ein bisschen Ärmel hätte. Ja. Du als Modeexperte. Ja. Was, vor allen Dingen, was ist das denn für ein Kleid? Gardinenkleid da unten? Das ist doch jetzt Mode. Dass man unten durchgucken kann. Ja. Also das sind drei Stile. Oben, es ist eigentlich Gardine. Ne? Oben aber ist ja so, auch so, Überhanggardine. So Kleid, also ein Kleid mit so größeren Brüsten anzuziehen, ist auch sehr gewagt, weil es wirklich sehr wuchtig dann aussieht. Ja, aber dadurch hat man ja so eine Überhanggardine oben rum. Ja, aber das sieht, also ich finde, das sieht immer sehr wuchtig, also unvorteilhaft. Aber ja, was kommt ja jetzt? Vincent ohne Groß, die ohne die Schlaf, das ist angekündigt worden. Den anderen haben wir einfach. Doch, die wurden auch angekündigt. Außer die Frau mit gerade eben wurden alle angekündigt. Also es ist Schlager aus Deutschland. Ist irgendwie das Thema. Das verstehe ich jetzt auch nicht. Ist das eigentlich so eine Castingshow? Ich dachte, es wäre einfach nur eine Schlagershow, aber sie suchen wahrscheinlich jetzt irgendjemanden, der das gewinnt. Das ist eine Castingshow. Und der darf jetzt irgendwas singen. Ich glaube, es ist voll eine Castingshow geraten. Aber es ist jetzt vorrangig, sind es 80er Schlager. Die Auswahl ist nicht so sonderlich prickelnd. Ist gar nicht prickelnd. Nee. Ich meine, das ist jetzt, glaube ich, auch aber nicht so ein Song, den er. Immerhin. Oder tut zumindest sowas. Ich finde es albern, wenn man so Playback spielt und dann mit deiner Gitarre auf der Bühne steht. Ja, die Gitarre ist wieder mal nicht angeschlossen. Das ist natürlich super. Nee, warum? Ist da ein Mikro dran oder so? Ja, ich meine, singen tut er dann wahrscheinlich schon. Aber ist Mikro und der Gitarre dran? Nee, wo denn? Da ist keins dran. Nee, das ist wirklich albern. Vielleicht ist es innen drin und dann funkt. Das könnte man jetzt wahrscheinlich sagen. Ist aber innen drin und dann funkt, damit es nicht blöd aussieht. So, meinst du, so weit sind die schon? Go Team 3. Ich weiß jetzt nicht, wer Team 3 ist. Vielleicht glaube, sind die anderen Teams eingehört. Das ist eine Casting-Show. Ja, es interessiert ja in der Schweiz trotzdem keinen. Du kannst ja dann trotzdem nicht über so eine Sendung dann ein Riesenstar werden. Woher weißt du das? Weil es nur die Schweizer gucken. Aber vielleicht sollte man immer nur in der Schweiz ein Star werden. Dann reicht das doch. Nicht dem Gen entsprechen. Bei Podcast ganz schlimm. Nicht? Warum? Weil das keiner versteht. Ich verstehe doch eh keiner. 80 Rappen. Wie viel waren es? Was haben wir gesagt? 15.000 Leute? Ja. Wie viele Kandidaten haben wir? Wir haben schon 5. Aber es kommt auch niemand mehr. Also sie pushen das jetzt auch hier hoch. 15.000 für jeden 3.000 Anrufe. Ja. Aus der ganzen Schweiz. Aber vielleicht gucken Schweizer sowas gerne. Das auch schon. Der hat keine Programmkarten wie Markus Lanz, sondern er hat Programm-CDs. Da steht dann hinten drauf, was er dann gerade sagen möchte. Und die verschenkt er jetzt an. Gisela. Nee, das ist... Ursel. Roswitterli. Was ist denn ein typisch Schweizer Name? Frauennamen? Die sind, glaube ich, auch relativ modern geworden. Sandra. Vielleicht die deutschen Namen aus den 80ern. Melanie. Melanie, Stefanie. Mimimi. Also klamottentechnisch auch im Publikum nicht so überzeugend. Nee. Jetzt machen sich hier einen auf große Show. Kommt jemand, der... Vielleicht spielen jetzt doch noch jemand ein, der es kann. Das ist jetzt ESC. Da war gerade Conchita. Ich sag, vielleicht machen die Vorentscheid für den... Aber nicht bei Hello Again. Aber vielleicht kommt die daher. Vielleicht hat sie da... Wer ist die vielleicht denn? Ist das die Schweizer, der Schweizer Beitrag. Für... Eurovision. Das war... Guck mal, hin steht Eurovision. Die ist die Gewinnerin. Der Schweiz. Ja, für Österreich für die dieses Jahr. Wieso für Österreich? Achso, wo sie hinfahren. Genau. Hat Österreich gewonnen. Ja, Conchita Wurst hat ja gewonnen, stimmt. Oder es war das der Beitrag vom letzten Jahr? Ich weiß es nicht. Ja, wahrscheinlich eher für dieses Jahr. Aber die scheint ja ohne außer Konkurrenz zu sein jetzt. Ja. Also man zeigt auch nicht ihren Namen unter den Titel ihres Liedes. Aber die Frauen sehen alle so ein bisschen aus wie russische... Die sieht ja nicht russisch aus. Die sehen alle so furchtbar aufgetakelt aus. So unkünstlich. So alle so künstlich. Aber passt zu diesem Spektakel. Im Hintergrund hast du den Steppbock gesehen. Nee. Ach da, diese Frauen. Ja, die auch. Der andere ist noch schneller unterwegs. Die hat auch viel mehr auf der Bühne, viel mehr Show. Als die andere gerade. Sah gerade irgendwie fies aus. Ihre Haare haben sich in ihre Achsel verfangen. Das sah aus wie eine ganz lange Achselhaare. Ja. Wo ist der Stepper? Ich sehe keinen Stepper. Rechts haben wir die Stepper, die noch diesen Schnipser machen. Ach da, das ist aber kein Stepper. Links. Das ist kein Stepper, das ist ein Musiker. Ja, der steppt aber darum. Der Gitarrist. Soll ich ihm kurz eine Chance geben? Ja. Ja, Platz 13. Das ist aber auf jeden Fall so ein Eurovision-Song. Hört sich schon so an wie so ein Eurovision-Song. Ja. Die hören sich alle immer gleich an, finde ich. Alle gleich ätzend. Jetzt rödelt er sich nur ein. Das sind auch so mittelmäßige Gitarren-Solos, die müssen auch bei so einem Eurovision-Song einfach dabei sein. Ach, Eurovision, die Mädels sehen alle immer gleich aus. Die sieht auch ein bisschen zu brav aus, oder? Ich finde, die ist einfach nur auf den Tackel los. Alle in Schwarz. Sämtliche Leute da haben schwarze Klamotten auf der Bühne an. Wer? Alle. Tja. Muss manchmal sein. Und der Achselwinker. Kann man nicht so winken, dass es. Dass man nicht so. Nicht mal. Ja, das kann war man, halt ein bisschen aufdringlich. Kann man nicht ein bisschen den Arm ein bisschen enger am Körper? Ein bisschen dezenter meinst du, man kann, ja. Aber man will sich ja frei und offen auf der Bühne fühlen, wahrscheinlich. Da winkt man. Ist ein Ausdruck von Selbstbewusstsein, meinst du? Achseln zeigen, ja, definitiv. Da sitzen jetzt auch, glaube ich. Ach nee, das ist die ganze Gruppe. Okay, das sind die Bützlikracher. Die haben sich gerade aufs Sofa gesetzt. Die war, wie hieß immer die erste, die hat so einen russischen Namen gehabt. Ich weiß nicht, sie macht gerade auch einen Witz. Jetzt kommt die Bützlikracher, die hat Pullover an. Die sehen ein bisschen aus wie die Ludolfs. Nein, sie sehen ein bisschen aus wie hier Olaf. Als ob sie in der Band von Olaf wären. Stimmt. Also durch die Bank alle zu brav, selbst die, die lustig sein wollen, sind viel zu brav. Natalia. Das war die mit den komischen Background-Sängern. Das sieht doch wirklich aus. Merkwürdig. Ich weiß nicht, ob das jetzt also im MDR vielleicht noch so, weil die mussten ja auch die 80er Jahre nicht so richtig mitmachen. Ja, stimmt. Ja, schläfst du schon, oder was? Nein, ich bin wach. In meinem Alter darf man das. Darf man was? Einschlafen. Du schläfst beim Podcast ein, das geht doch gar nicht. Geht wohl. Ich weiß jetzt nicht, warum ich so müde bin. Die Bützlikrachers. Bützlikrachers, ich sag mal Bützlikrachers. Ja, siehst du. Die Bützlikrachers. Du hast dir völlig unrecht. Die haben auch ihre Fanlager da. Das haben die, glaube ich, alle. Wieso hält der eine die Gitarre andersrum? Warum dürfen die nicht ihre eigenen Songs spielen? Ich frage mich, warum hält der eine die Gitarre falsch rum? Hast du gerade gesehen? Vielleicht kann er so besser spielen. Falsch rum? Und auch hier wieder die Achselfestspiele der Schweiz. Vincent Groß. Hm? Vincent Groß. Der große Vincent. Sieht ein bisschen aus wie der Schlagersänger, den ich mal interviewt habe. Justin Bieber. Nein, der Schlagersänger. Ich bin Dennis. Ich komme nicht drauf. Wie ist das so, Dennis? Ich komme nicht drauf. Dennis. Er schreibt jetzt ein Buch oder hat eins geschrieben. Dennis. Ich weiß nicht. Schlagersänger Dennis. Ich weiß nicht, vielleicht hat sich Video nur Dennis genannt. Ich weiß es nicht. Ich weiß jetzt auch nicht mehr seine erste Single. War, glaube ich, auch seine letzte. Ich weiß es nicht. Er schreibt ja jetzt Bücher. Aber ich glaube, es wird die richtige Entscheidung, die Sendung ohne Ton zu hören. Ja, was mir hier auch auffällt, Schweizer sind nicht sonderlich oft sehr gut rasiert. Was? Ja, finde ich auch nicht so witzig. Nicht die gute Qualität, der Schweizer Qualität? Das Schweizer Rasierverhalten. Ich meine, da ist noch so, da lass uns dann raus. Roberto Blanco. Im roten Sakko. Wie immer, hat er auch immer rotes Sakko an. Aber die Haare sind jetzt, glaube ich, schwarz nachgefärbt, oder? Bestimmt. In seinem Alter, glaube ich, hat man nicht so dicke, ist nicht so schwarze Haare. Lass uns mal raten, was er singt. Bisschen Spaß muss sein. Yep. Habe ich recht gehabt? Das kannst du in der Schweiz am Samstagabend immer noch bringen und die Halle tobt. Wir haben sogar eine Autogrammkarte von Roberto Blanco. Ja, aber im Buch mitbekommen, da sah er noch. Ich bin dafür, dass wir die Info eher. Da war der Schwarz noch nicht ganz so schwarz. Da sah er total jung aus. Ja gut, so richtig alt sieht er immer noch nicht aus, oder? Doch, der ist voll alt. Ja, aber er sieht nicht so alt aus. Aber der ist alt. Wer ist er denn? So alt wie Vater ist er bestimmt. Ja, das schätze ist ich alt. Jetzt mal. Oder noch älter. 72. Ja, dafür ist aber... Oh, beinahe rumgefallen. Die Leute klatschen nicht mehr. Ist es ein anderes Lied? Ich glaube, es war ein anderes Lied. Da klatscht dann auch keiner mehr. Aber der hat aber diese viereckige Frisur. Er macht ein Medley. Ach, wie schön. 8 Minuten, Roberto Blanco. Wer will mehr? Wenn jetzt flirt mit der Kamera. Aber er hat auch das Jackett vom Veranstalter gekriegt, ne? Weil das Hemd ist genauso wie das vom Moderator. Aber rote Sakko hat er öfters, oder? Das war so ein merkwürdig knallig rotes Sakko. Das könntest du, glaube ich, im deutschen Fernsehen so nicht tragen, weil es einfach bei den Farbeinstellungen deutscher Fernseher für Probleme sorgen würde. Jetzt zeigen sie wahrscheinlich nochmal die Telefonnummern und dann kommt Toni Marshall. Sehr viel Feuer. Nicht schlagen. Immer schlägst du mich. Er hat gerade gesagt, ein bisschen Spaß muss sein. Ein relativ junger Mann mit einem Eierkopf, der total happy ist im Publikum. Er wurde reingeschnitten. Glaube ich nicht, da klatschen sie auch, und Roberto ist da hinten noch auf der Bühne. Die sind auch alle gekauft. Ah, der Moderator hat ein schimmerndes, hat ein merkwürdig schimmerndes. Meine Güte, Standing Ovations für Roberto Blanco. Und ich habe mich schon gewundert, dass hier Leonard bei den Zürichwiesen auftritt. Wahrscheinlich wird er da auch. Wer? Leonard oder Leonardo oder wie er heißt. Wer ist das? Auch so ein Schlagersänger. Was wird da hinten gemacht? Ich glaube, sie schneidet ihre Fußnägel. In der Schweiz nimmt man sich noch Zeit, nach dem 8-minütigen Auftritt von Roberto Blanco noch weitere 4 Minuten mit ihm zu reden. Das finde ich allerdings gar nicht so schlecht. Mit alten Menschen ein bisschen zu quatschen? Ja. Ja. Die sind dann ja auch sehr dankbar. Das stimmt. Ist ein bisschen heimatlich, das Geräusch, oder? Hm? Bisschen Heimatgefühl, das Geräusch, oder? So, ja, stimmt. Du musst doch klären, warum. Weil bei uns gebohrt wird. Das Hotel wird umgebaut und deswegen sitzt den ganzen Tag am Bohren. Das Hotel, in dem wir wohnen. Seit 2 Monaten. Das Hotel, in dem wir wohnen, wird umgebaut. Es ist eine Schweizer Sendung und seit einer halben Stunde ist Marco Schiefer noch nicht dabei. Was ist das denn? Muss was schiefgelaufen sein. Ja. Jetzt kommt der andere Fuß. Mietz, Mietz, Mietz. Was macht die Mietz? Die sitzt da. Wo? Meine kleine Nichte hat mir erklärt, man müsste eigentlich alle Katzen Namen mit I geben, weil Katzen immer auf I-Laute reagieren. Mi, Mi, Mi. Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz, Mietz. Die hört überhaupt nicht. Die ignoriert dich einfach nur knallhart. Hört überhaupt nicht. Dann müsste ich aber auch jede Katze mit Lisa ansprechen können. Lisa. Das kommt auch nicht. Ach, deine Katze heißt doch Lisa. Können wir das mal... Lass mal echt gucken. Also Roberto Blanco ist immer noch. Roberto Blanco singt ein weiteres Lied. Was singt ihr denn noch? Er hat auch alles gesungen. Aber das sind jetzt auch zwei Tänzer. Was ist das? Und mehr Tänzer. Es ist unfassbar. Es ist da eigentlich... Ist da Viertelstunde Roberto nur Blanco. Roberto Blanco. Was ist da eigentlich? Ist der Kolumbianer oder... Wo kommt der her? Gürtig? Oh, ja, irgendwie sowas. Spanien. Nee, ich meine, das sind die Kolumbien. Ne? Kuba? Ist der Kubaner? Kolumbianer? Oh Gott, ich blamier mich gerade total. Er hat zumindest ein Haus in Spanien. Weiß ich nicht, aber. Auf Mallorca. Stimmt. Immer hier schon wieder hier die. Die Arschrausstrecker. Ja, aber auch diese Arschritzenhosen. Hotpants. Ja, genau. Heißen Hotpants. Wie hast du genannt? Arschritzenhosen? Hm. Schön. Ariho, wie der Schweizer sagt. Die Arihos. Und hier nochmal die Schama-Frisur in der Aufnahme. Da hatte man so eine dreieckige Frisur, so viereckige, Entschuldigung. So ein Viereck auf dem Kopf. Als wäre es José Carreras, ne? Wahrscheinlich ist man in der Schweiz total stolz, so einen Künstler. Die hat noch Matze vorhin. Die gehen auch alle drauf ab. Sind alle gekauft. Ja. Ja, gut, da vorne, da tanzen jetzt. Da klatschen sie jetzt vereinzelt so ein bisschen. Ist auch alles gekauft. Also wenn nach dieser Sendung Roberto Blanco nicht auf eins der Schweizer Charts ist. Weiß ich auch nicht. Dann muss er sich ein neues Sakko kaufen. Machst du wieder Kommentatoren? Ja. Kommentationen. Kommentierungen. Das ist aber eine gute Nacht sagen. Möchtest du aufhören mit dem Podcast dann? Ich will ein Päuschen machen. Ein Päuschen machen. Wir können ja noch nachtragen, also das. Wie hieß der Kronenburger Pilz, war bei der zweiten Dose nicht mehr so stinkend. Ja, stimmt, nicht mehr so gestunken. Wir entschuldigen uns jetzt, wenn wir einen falschen Eindruck gemacht haben. Die erste Dose stank aber. Ja. Das Bier auch. Ja. Was auch merkwürdig ist. Obwohl wahrscheinlich hat nur das Bier gestunken, die Dose nicht. Aber das zweite erstaunlicherweise, vielleicht haben wir uns einfach daran gewöhnt, den Geruch. Man hat manchmal, ist ja so. Das glaube ich nicht, weil ich mein Zuhause bei meinen Eltern, ich gewöhne mich ja auch nicht an den Kuhfladengestank. Der so merkwürdig riecht. Ich möchte aber noch kurz gucken. Die Spannung ist ja gerade willig ins Unermessliche gestiegen. Ob Roberto Blanco jetzt willig die Bühne verlässt. Nein, der bleibt für immer jetzt da. Ich glaube, Roberto Blanco verlässt freiwillig nie eine Bühne. Ah! Sie zeigen wieder die Moderationsbank. Ja, Wer gewinnen wird, wir werden es nie erfahren. Was der Gewinner dann gewinnt, das weiß auch keiner. Oh, 1,30 noch. Haben wir 1,30, bis wir wissen, wer es war? Ist so ein bisschen das Element aus der Hitparade, oder? Ja. Da konnte man bloß nichts gewinnen. Da hat man bloß Geld ausgegeben, einfach so. Und die Telekom hat gewonnen. Durch die vielen Anrufe. War das vorher die Telekom? Es war doch die Post, habe ich gesehen. Ja, die Post war es. Gibt es hier letzte Anfeuerungsrufe der Beteiligten? Das ist auch schön. Jetzt schreiben sie, man soll mit XX dann die Nummer der Künstler eingeben. Sie sagen aber gar nicht mehr, welche Nummern die einzelnen Künstler haben. Jetzt dürfen die Bützle-Kracher noch einen Witz machen. Es lacht keiner. Voten und gewinnen. Du schläfst schon wieder. Hallo, du musst doch hier aufpassen. In meinem Alter darf man das. Aber dein Geschnarche ist auf dem Band drauf. Ich schnarche nicht. Das ist der Vincent Gross wieder. Der hat noch 11 Sekunden. 9, 8. Gleich gibt's wieder ein Feuer, bestimmt. Bei 0 macht's wieder. So. Da wette ich jetzt mal drauf. Doch, hier sind Wunderkerzen. 0 und? Nein. Durchs Bild gab's ein Durchs Feuer. Durchs Bild gab's ein bisschen Feuer. Ja. Show-Effekte nur durch Computer-Animationen. Und bevor wir Ihnen den Gewinner zeigen, sagen wir erst noch einmal, der Roberto Blanco, der hat ja einen riesen Show-Auftritt hingehabt. Sie interviewen jetzt noch irgendwen. Oh. Jetzt machen Sie einen Programmhinweis für eine Kindersendung. Schüler-Special. Moderatorin in einem in einem Herrenanzug. Das ist so wie 1, 2 oder 3. Hör auf, hör doch mal auf. Das Schweizer Programm hat Längen. Das hätte ich ja nie gedacht, dass ich das jetzt mal sage. Langeweile vor allem. Also falls Ihnen das gerade zu spannungslos vorkommt, das liegt am Schweizer Fernsehen. Liegt hier in uns. Ich bin kurz vorm Einschlafen. Wir hätten echt früher schon gesagt, die Bützle-Krachers, die sind's geworden. Ja. Die sind's wahrscheinlich natürlich nicht geworden, weil die in der Schweiz nie... Kommt auch erstmal ein Show-Act. Mit Frauen mit roten Haaren und Blumen im Haar und grünen Kleidern und dicken Schenkeln. Die links war jetzt aber nicht die schlankste. Was hast du gegen dicke Schenkel? Ja, es wundert mich nur, dass sie da dick beschenkelte... Oh, das ist doch hier... Cavalieri! Ah. Oh, ich singe ein Lied für dich. Um Österreicher darf in der Schweiz singen? Ich weiß nicht. Er hat aber ordentliche Muckis. Ja, das gilt doch auch als der Elvis der Volksmusik. Mit den dicken Muckis. Hat aber keine Schultern. Ist einfach eine geile Sau. Zumindest hält er sich für eine. Ja. Aber dieser Reifenanzug, dieses Reifen-Overall-Jackett. Wie heißt das? Weste. Das heißt Weste. Diese Michelin-Weste, die steht ihm nicht vermutlich gut. Da hat immer diese albernen Brillen. Ich wüsste auch jetzt nicht ein einziges Lied, was er jemals gesungen hat. Ich singe ein Lied für dich. Mietz, Mietz, Mietz kommt wieder. Mietz, Lisa. Lisa. Die guckt jetzt komisch. Dreimal klatschen geht. Bist du? Hm? Willst du hochkommen? Willst du draußen gehen? Draußen ist kalt. Ich fällst du da runter. Das kannst du mal so unvernünftig sein müssen, verstehe ich nicht. Ja, falls sie jetzt wieder sich über die zu große Länge des Podcasts beschweren, der Grabbel Andreas ist schuld. Bitte wer? Der Grabbel Andreas. Kavaliere. Ja, genau. Auch hier, es soll wohl lustig sein, Frauen in bescheuerten Klamotten auf die Bühne zu tun. Weil der Grabbel Andreas, der hat sie ordnen. Ja. Lederhosen und Gummiweste. Wenn der jetzt aber weniger singen dürfte als der Roberto Blanco, das würde mir ja schon verwundern. Vielleicht war der Roberto billiger, wenn er zwei singt, als wenn der Grabbel Andreas eins singt. Cavalieri. Ja, ist ja gut. Ich kenne aber auch nur dieses eine Lied von ihm. Wie ging das nochmal? Sing ein Lied für dich. Ich kenne auch nur den Refrain. Na, nur diese eine Zeile. Da locht er. Zum Schutz hat er wieder gelocht, hat seine Brille abgenommen. Verhalten ist Klatschen von unseren Sparkassenbeamten hier vorne. Merkmal dieser Show ist ja auch, dass der Titel der Show als Leuchtreklame in jeder zweiten Einstellung zu sehen ist. Das finden die dann wohl auch irgendwie so toll. Eine Reminiszenz an Disco. Das ist auch gab. Und es gibt noch Zuschauer, die Kissen an den Künstler nach vorne bringen. Was steht drauf? Ich mag die. Ich mag die. Ich mag die nicht. Kannst wieder gehen. Einkissen. Ist ja gut. Der Grabbel Andreas. Jetzt wird er kissen. Und er hat ein Tuch um den Mikrofonständer. Was heißt das jetzt? Weiß ich nicht. Tuch passt zu deiner Brille. Ja. Und wieder diese unnötig aufgeblasenen Interviews. Dafür hat der Schweizer Zeit. Mit einem Österreicher. Verstehen sich eigentlich Schweizer und Österreicher? Ich verstehe überhaupt nicht, was ihr sagt. Er redet gerade über Comics. Dem Moderatoren interessiert es schon nicht mehr. Wunderbar, interessiert mich nicht die Kohle. Aber kommen wir eben mit. Der Grabbel Andreas hat eine neue Version von Heidi aufgenommen. Und das wird in einer Schweizer Show nochmal darauf hingewiesen. Müsst ihr eben ausblenden, damit wir hier keine Probleme mit der GEMA kriegen. Das ist auch schon schlimm. Also auch Österreicher haben überhaupt keine Probleme damit, irgendwelche uralten deutschen Lieder nochmal zu verhunzen. Volksrock'n'Roller. Es ist wirklich sowas Wunderbares. Und dabei schläft es sich gut, was? Hm? Es ist so lahm. Es ist wirklich unfassbar lahm. Es ist kein Showkonzept, das man, glaube ich, irgendwie exportieren könnte. Was? Es ist, glaube ich, kein Showkonzept, das man exportieren könnte. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, worin es besteht. Aber du guckst es. Es läuft ja nichts anders. Ich will wissen, wer es geworden ist. Und ich will wissen, was dann machen. Der Grabel Andreas. Mit Heino zusammen. Oh, vielleicht kommt gleich der Heino. Vielleicht darf er jetzt nochmal singen. Heino ist ja sehr präsent im deutschen Film. Er ist ja noch auf der Bühne. Da stehen wieder die Jubelgirls. Eine Rose sagt Dankeschön. Oh, jetzt kommt bestimmt die GEMA. Und wir wünschen ihm, dass es bald vorbei ist. Ja. Und Thomas Gottschalk ist ja immer kritisiert worden, dass er sich nicht die Bohne für seine Gäste interessiert hat. Und hier hören wir mal, was bei rumkommt, wenn man sich für seine Gäste interessiert. Was denn? Ja, nur Schmarrn. Sparen? Langweiliger Schmarrn. Schmarrn. Ja, ich mach dir ein Geschenk, du machst mir ein Geschenk. Aber vielleicht ich singe jetzt ein Regenlied und du singst ein Sonnenlied. Aber vielleicht war das von Thomas Gottschalk gar nicht so doof, sich nicht für seine Gäste zu interessieren, weil die waren einfach nur langweilig. Ja eben, deswegen war es ja gut, sich nicht für dich zu interessieren. Und den Platz für andere Showacts frei zu machen. Aber wenn Österreicher und eine Schweizer sich unterhalten, das versteht doch kein Mensch. Der Grabel Andreas hat Platin in der Schweiz gewonnen. Ich will auch ein Geschenk. Kriege ich jetzt eigentlich ein Geschenk? Nein, du hast nicht Geburtstag. Mann. Der Andi. Der Grabel Andi. Jeder muss zweimal singen in dieser Sendung. Hat er nur ein Lied? Ich weiß es nicht. Ich kenne gar keins. Ich habe ein Lied für dich. Was kommt jetzt? Gott, wir ziehen es doch knallhart durch. Ich verstehe. Jetzt macht er wirklich Schweizer. Ich glaube, das ist einer der langweiligsten Podcasts, die wir je gemacht haben. Ich bin schon dreimal eingeschlafen. Ja, manchmal ist es auch gut, wenn man so einen Podcast hat, wo nicht viel passiert. So ein super langweiliges. Wenn man selber gerade ins Einschlafen kommen möchte, dann ist ja so toll, wenn jemand am Mikro mal... Jetzt bin ich halbwegs wach. Jetzt geht's wieder? Jetzt geht's wieder. Aber willkommen zur 37. Folge. Andi, Andi, Andi. Ne, jetzt kommt noch ein Show-Act. Andy von irgendjemandem, der Manny nicht Lowe an der Sendung teilgenommen hat. Jetzt müssen wir den Ton wieder ausmachen, weil das dürfen wir nicht... Wer ist das? Noch weiß ich nicht. Howard Carpenter! Oh mein Gott! Soll ich eben auf Pause machen? Wir müssen jetzt eben auf Pause machen. Entschuldigung. Wir sind schon bei 50 Minuten, wir mussten eben... Aber Howie war jetzt auch der beste Show-Act bislang. Ja, das war der einzige, den wir uns angehört haben. Jetzt trinke ich was. Ja, jetzt trinke ich auch was. Worauf trinken wir? Auf Howie. Lauf! Howie. Prost. Trinken wir auf Howie. Montag, einer gegen 100. Die österreichische, reichische Version von irgendeiner. Schweizerische Version. Wir sind hier Schweizer. Schweiz. Aber das kennen wir auch, das Showkonzept kennen wir auch. Welches? Dass einer gegen sehr viele antritt. Aber der sieht echt komisch aus. Er sieht nicht aus. Also Howie sieht ein bisschen komisch aus. Vielleicht ist er einfach nur alt geworden. Ja, oder von. Der ist auch relativ krank, auch, oder? Ja. Multiple Sklerose und dann die Gesichts. Ja, ist aber Doppelkinn. Also er hat schon ein bisschen zugenommen. Ja, der ist aber auch alt Weites und krank. Aber dafür hat er dichtes Haar. Ich glaube nicht, dass er operiert ist. Nee, da hat er echt. Der ist aber nur, glaube ich, unheimlich alt geworden. Wieso gibt es keine Standing Ovations für Howie? Das weiß ich nicht und wahrscheinlich wird er kein zweites Lied singen. Weil die Show ist an ihm benannt worden. Nach einem seiner Lieder zumindest. Ja. Oh, das ist ja der Wahnsinn. Wahnsinn. Er darf kein zweites, er darf nicht mal Hello Again singen. Aber immerhin muss er nicht seine alten Kracher, so wie Roberto Blanco. Aber vielleicht ist das auch so, dass er einfach nicht, er muss nicht so lange. Er darf nicht so lange mit einem Aber du? Vielleicht ist es ja auch so, dass er jedes Mal auftritt. Wahrscheinlich. Nein. Doch. Wohnt er nicht irgendwo in der Schweiz? Er wohnt noch irgendwo hier. Wohnen nicht alle in der Schweiz irgendwo? Nein. Die Großen? Nicht alle. Udo Jürgens hat auch hier gewohnt. Ist auch in der Schweiz gestorben. Er ist in der Schweiz gestorben, aber ich glaube nicht, dass er in der Schweiz gewohnt hat. Doch, er hat in der Schweiz gewohnt. Oh. Im Bülatsch. Im Bülatsch. Warum denn? Steuerlich oder was? So geiles Wetter ist ja doch gerade nicht. Aber vielleicht war das einfach so ruhig leben konnte. Sie machen hier sogar Werbung für Radiosender. Aber warum wohnt ein Österreicher in der Schweiz? SRF Musikwelle Brünsch. Brünsch. Wo liegt Brünsch? Oh, ich habe heute Beatboxen gelernt. Ja, wolltest du es nochmal zum Besten geben? Ja, ich bin ein ganz großer Beatbox-Virtuose geworden. Und zwar, jetzt kommt's. Willst du mich ansagen vorher? Ganz groß. Ladies and gentlemen, this is Tatjana Molchanova coming to you with her first own song. Beatbox song. One, which it's called. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Pitch, patch, pitch, patch, pitch. Danke. This was Tatjana Molchanova with her first single called Peche Poche. Coming next is the second one. Oleg Kubolski with his song Rich Ratch. Endlich. Ist es nicht so weit zur Auflösung? Sie haben komischerweise, das ist auch, die Schweizer sind auch bemüht, jegliche Spannung herauszunehmen. Sie haben jetzt schon gesagt, welcher Zuschauer gewonnen hat. Welcher Zuschauer hat er gewonnen? Was? Jemand aus Roosevelt, da wo die Russen wohnen. Aus Roosevelt hat jemand schon mal gewonnen. Die wird wissen, wer, also eine Person weiß jetzt sozusagen schon, wer. Was ist das für ein Winken? Es ist so die mit dem dicken Oberarm. Ja, die muss so winken. Die hat wahrscheinlich in der Pause mitbekommen, von wegen, du. Das wenn du noch eine Chance haben willst, dann hebt die Arme nicht mehr. Siehst du, deswegen klappt es jetzt auch so vom Bauch. Jetzt wird ein Umschlag rausgeholt. Da ist eine Karte, die hat auch dasselbe Motiv wie der Umschlag. Nein, Vincent Groß! Vincent Groß hat gewonnen! Vincent! Oh mein Gott, wie aufregend! Ja, er hat 20.000 gewonnen! 10.000 mehr als der Zuschauer! Und wieder hat ein jemand eine Hotpants an! Und so, dann? Und jetzt darf er noch einmal, ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein. Bestimmt deine Freundin, oder? Das weiß ich nicht. Er muss erstmal die Wünschelkrachers alle umarmen. Und Natalia Warner. So, und jetzt ist natürlich der Gewinner, darf jetzt nicht nochmal singen, denn jetzt kommt nochmal der Grabbel Andreas. Andi! Der war teurer. Es stimmt sogar. Oh nein, der Andi. Anstatt dass, wie bei jeder Sendung, der Gewinner jetzt nochmal singen dürfte, kommt der Grabbel Andreas. Jetzt muss Andi mit dem Arsch wackeln. Ach Mensch, Andi, das muss doch nicht sein. Und ewige Zuschauer kommen wieder und tanzen vor ihm rum. Sodass der Grabbel Andreas jetzt in die andere Richtung geht. Aber warum ist der Grabbel Andreas so enge Hosen? Meine Güte. Der ist halt ein Schecks-Symbol. Ein Schecks-Symbol? Ein Geschlechtsverkehrssymbol. Geschlechtsverkehr. Gummi obendrauf. Pimpanelli. Pimpanelli? Andreas Pimpanelli. Aber Geschlechtsverkehrssymbol finde ich auch gut. Ja. Sexualverkehr. Alle Frauen zeigen ihre Akten. Boah, aber mach die wieder. Oh, bitte. Ah. Der Grabbel Andrea schiebt sein Ohr ins Penis. Das Analgeschlechtsverkehrssymbol. Grabbel Andreas. Boah. Das war fies. Boah, also der Grabbel Andreas, wie er seine Lederbehosene begattet. Hinterpartie. Oh. Oh mein Gott. Schwenkend ins Fernsehen. Der ist aber relativ massig, der Mensch. Ja, es ist viel, Andreas. Andreas hat gerade seine Brille verschenkt. Oh, macht er wieder. Das macht er. Jetzt wird man aber rollig hier, oder? Dauernd. Er ist sein eigenes Karussell. Es wird auch dauernd irgendwie ein Eichel. Und er hat einen großen Stock bei sich. Es ist ein riesengroßer blauer Fleck und es ist ein Rosentattoo auf seiner Wade. Ein Mann, der eine Rose als Tattoo auf der Wade hat, ist doch albern. Tja. Sind ja die gekauften Zuschauerinnen auf dieser komischen Plattform da? Hebebühne. Und warum darf es nicht... Und die Bünzlikrachers klatschen dazu. Und der Gewinner darf nicht nochmal singen. Unfassbar. Ist der Vincent denn überhaupt noch auf der Bühne? Nein, Vincent hat seinen Titel abgegeben und... Ah, bitte! Oh. Vincent hat seinen Titel abgegeben und ist weg. Gabel Andreas hätte beinahe noch jemanden... Boah, der zieht sich jetzt wirklich aus. Mit seiner Jacke abgeworfen. Erschlagen. Er hat seine Brille wieder. Wo kommt die denn her? Der macht das wieder. Warum lass das sein, nein? Andreas. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Nein, nicht gut. Boah. Das ist nicht lecker. Das kannst du nicht bringen. Ach Gott. Papierspämien regnen vom Himmel. Ja, super, jetzt hat's also der Moderator das Gummivestal vom Andreas angezogen. Er wollte einschlagen. Wie oft die sich heute Abend schon umarmt haben. Der wollte einschlagen und der Paul Fischer, das war eine Scheißregie. Sturzenegger, das sind die Nachbarn zum Schwatzen. Verrückte Sachen gibt's. Telefon, du kannst da anrufen. Und dann mich beschweren. Ich hätte gerne die Halloween-Popschlager-Show 2015. Ich möchte mich gerne beschweren über die Tanzeinlagen von Grabbel Andi. Das war nicht schön. Warum sind Athena in Köln heute? Ja, aber ich habe schon gesagt, dass sie heute in Köln sind. Du hast nicht von heute gesagt. Ich habe heute gesagt. Ach, tschüss. Geh doch. Dann geh doch. Und mit diesen schönen Worten, dann geht auch, verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Euer Carsten. Und DJ Molchanova mit ihrem Pitchy-Patchy. Bis zum nächsten Mal. Dies war eine Produktion von schneckenradio.de.